Impuls. Yoga wird von uns Europäern gerne als ein körperliches Schulungssystem aufgefasst und mit einer sportlichen Betätigung gleichgesetzt. Diese Auffassung habe ich nicht geteilt. Ich sehe Yoga vielmehr als etwas an, bei dem man sich selbst entdecken und verwirklichen kann.